Werdet Mitglied im Verein Freunde von BYTE.FM. Mit 60 Euro im Jahr sorgt ihr dafür, dass BYTE.FM senden kann. Die Anmeldung geht schnell auf der BYTE.FM Homepage im Menüpunkt Freunde. Vielen Dank. BYTE.FM. Es ist 19 Uhr. Hi, willkommen zu Orbit. Heute mit einer Ausgabe zu Dudu Pokwana, der am 18. Juli diesen Jahres 87 Jahre alt geworden wäre. Der Mann mit dem unverwechselbar feurigen Altsaxophon, der sich nie ganz einordnen ließ. Zwischen Kapstadt und London, Free Jazz und Funk. Ein Mann, der nicht nur Saxophonist war, sondern auch Pianist und Komponist. In dieser Stunde Orbit schauen wir auf die Stationen seines musikalischen Lebens mit Weggefährten wie Chris McGregor, Mongezi Feza oder Johnny Diani, aber auch mit Blick auf seine eigenen Bands Assagai oder Spear, die ihr hier zu Beginn gehört habt, denn los ging's mit einem Reissue vom Album Dudu Pokwana and the Spears, aufgenommen in den frühen 70ern und neu aufgelegt im Jahr 2021 von Mazzoli Music. Sibu Yile, der Track. Und auch wenn Dudu schon früh ins Exil ging, blieb die Verbindung zur südafrikanischen Jazzszene stark. Eine Szene, die trotz oder gerade aufgrund der Apartheid große Stimmen hervorgebracht hat. Zum Beispiel auch Tenorsaxophonist Winston Mankuku Ngozi. 1968 nahm er mit seinem Quartett das tolle Yakal Nkomo Album auf. Und wie auch Pokwana steht Ngozi für den besonders emotionalen, energetisch aufgeladenen und melodisch dichten Klang des südafrikanischen Jazz. Ihr hört das Titelstück Yakal Nkomo. Thank you. Byte FM. Voodoo Bukwanas großer Schritt in die Welt war mit Chris McGregor, Pianist, Bandleader und Gründer der legendären Band Blue Notes. Die Band verließ 1964 Südafrika, um im Exil weiterzuspielen und wurde zur Keimzelle für die späteren Brotherhood of Breath. Big Band-artiger Free Jazz mit afrikanischen Rhythmen, Improvisation und kollektiver Euphorie. Gehört habt ihr den Titel Switch von der Compilation Next Stop Soweto Volume 3, 2010, erschienen bei Strut. Und zwei weitere Stimmen aus Südafrika sind Mike Makalemele und erneut Winston Ngozi, diesmal in einem ganz anderen Kontext, etwas zurückgelehnter, melancholischer, aber mit ganz viel Wärme. Ihr hört das tolle Stück Rainy Days vom Album The Bull and the Lion, eines meiner absoluten Lieblingsalben, erschienen 1976. FM. Telephone girl, I'm on my way. I'll be over late today. Tell me what I've got to pay. And I'll give it to you. That's what I'll do. Orbit bei BytefM mit einem Special zu Dudu Pukwana, der kürzlich Geburtstag gefeiert hätte. Am 18. Juli wäre der Altsaxophonist, Pianist und Komponist 87 Jahre alt geworden. Im Londoner Exil gründete der Südafrikaner Anfang der 70er Jahre eine der ersten afrobritischen Rockbands. Assagai verband Jazz, Funk und Rock mit afrikanischen Klangstrukturen und Rhythmen. Ein echtes Hybridprojekt seiner Zeit definitiv voraus. Und daher ist es kein Zufall, dass sie auf dem progressiven Vertigo-Label veröffentlichten. Gehört habt ihr gerade Telephone Girl von Assagai. Weiter geht's mit Musik aus 1977, Diamond Express. Neben Pukwana spielen hier unter anderem der Trompeter Mongezi Feza, auch Teil von Assagai gewesen, und Drummer Luis Moholo, der wenig später mit Spirits Rejoice auch ein legendäres Album des südafrikanischen Jazz veröffentlichte. Musik wie ein Manifest der kreativen Freiheit aus dem Exil heraus. Ihr hört das Titelstück Diamond Express von Dudu Pukwana. Thank you. Johnny Diani, der Bassist der Blue Notes, war einer von Pokwanas engsten und ersten Weggefährten. Im Stück Mac Vasa treffen die beiden noch einmal aufeinander. Es ist ein Stück, das Trauer und Lebensfreude gleichzeitig in sich trägt und aufgenommen wurde 1978 vom südafrikanischen Bassisten Johnny Diani zusammen mit Dudu Pukwana am Altsaxophon sowie dem dänisch-kongolesischen Saxophonisten John Chikai und erschienen auf dem Album Witch Doctor's Son. Außerdem mit dabei sind Alfredo do Nascimento, Luis Carlos de Sequeira und Mohamed Al-Yabri. Und danach noch ein Blick in die Gegenwart mit Musik von der britischen Band The Sorcerers, die sich in ihrem Album Other Worlds and Habitats auf südafrikanische, aber auch äthiopische Jazz-Traditionen bezieht. Eine Verneigung, ein Weitertragen der Tradition, auch vor bereits verstorbenen Musikern wie Dudu Pukwana, dem diese Sendung hier gewidmet ist. Und der am 18. Juli 87 Jahre alt geworden wäre. Bereits verstarb er in London im Alter von 52 Jahren, aber seine Musik, die lebt weiter in alten Platten, in tollen Reissues und eben in neuen Bands wie The Sorcerers. Habt jetzt erstmal viel Vergnügen mit Mac Vasa, dem Stück von Dudu Pukwana, zusammen mit unter anderem Johnny Diani und dann mit The Last Transmission von The Sorcerers. Das war Orbit in dieser Woche und eine neue Ausgabe hört ihr in 2 Wochen wieder. Mein Name ist Clarissa Lorenz. Viel Vergnügen mit dem weiteren Programm hier im Anschluss bei Byte FM. Macht's gut. Ciao. Byte FM. Byte FM. Thank you.